jetzt reden wir über das Lieblingscomic von Kevin Smith. Batman Odyssey. Das klingt komisch, aber in der Folge, als Neil Adams bei Kevin Smith zu Gast war, sagte Kevin Smith, glaube ich, er hätte das Comic bis heute nicht gelesen, obwohl es wohl mit eines der berüchtigsten, schlimmsten Batman-Comics aller Zeiten ist. Wovon Kevin Smith aber durchaus auch das eine oder andere selbst geschrieben hat. Ich weiß nicht, hast du Batman Cacophony gelesen? Batman Cacophony hatte ich nicht gelesen, aber den Nachfolger, Batman The Widening Gyre, ja, den hatte ich damals von Dustin ausgeliehen. Ich finde, es ging. Es war mehr so eine Batman-Geschichte geschrieben von einem Fan. Und jetzt nächstes Jahr soll ja irgendwann dann dazu nochmal der Nachfolger kommen. Das hatte Kevin Smith jetzt neulich noch in einem Podcast gesagt, ja, dass er also jetzt zwei Hefte wohl irgendwie fertig hätten, dann im nächsten Jahr damit wohl fertig werden müsste. Also angeblich, es ist laut eigener Aussage von Kevin Smith, aber Kevin Smith ist auch irgendwie, ich weiß nicht, ob es der größte ist, aber auf jeden Fall der dickste und bekiffteste Batman-Fan, den es irgendwie gibt. Und er war total hin und weg von Neil Adams, der da irgendwelche ollen Geschichten erzählt hat. Ja. Oder hat so getan. Ich glaube, wenn du auf Gras bist oder irgendwie total bekifft bist, dann findest du alles lustig. Hör dir mal die Folge an mit Tara Strong, oder hast du die mittlerweile gehört? Schon, ja, wie der abgeht, als Tara Strong anfängt, irgendwelche Stimmen nachzumachen. Und innerhalb von Sekunden von Timmy Turner nach Twilight Sparkle und Ben 10 und sie wechselt da also in Sekunden zur Stimme und der rastet, oh, get the fuck out of here! Der Typ ist die Härte. Jetzt haben wir aber auch genug auf Kevin Smith rumgebasht. Ich finde den Typ ja trotzdem gut. Ja, ich auch. Aber wenn der bekifft, ich mag es einfach nicht, wenn der Typ bekifft podcastet. Das ist schlimm. Jedenfalls genug zu Kevin Smith. Wir haben uns, also ich habe es vor längerer Zeit gelesen. Ich habe es nicht mehr so ganz präsent. Du hattest dich nochmal darauf vorbereitet. Ja. Batman Odyssey. Ja, Batman Odyssey. Die Geschichte ist quasi unmöglich zusammenzufassen. Ganz grob vielleicht geht das irgendwie. Also Batman trifft auf Ra's al Ghul und entdeckt dann einen Eingang zu einer mysteriösen Unterwelt im Arkham Asylum. Mhm. Und dann erkundet er diese Unterwelt und trifft dort auf Zauberer, Dinosaurier, Zyklopen und allen möglichen Scheiß. Caveman Batman. Ja. Irgendwie sowas. Dann kämpft er noch gegen den Sensei und muss natürlich Talia retten. Und irgendwelche Götter. Irgendwelche unterirdischen, ägyptischen. Ja. Waren das ägyptische Götter? Ja, das waren ägyptische Götter, die dann noch doch nur irgendwelche Mutanten waren. Und dann noch irgendwie Echsenjunge Robin und Caveman Batman und Dinosaurier Robin. Ja, ja, irgendwie und sowas. Neandertaler Batman. Genau. Ich weiß nicht, wir hatten das schon mal vor einer ganzen Zeit angedacht, das Thema. Und ich hatte das dann an zwei, es sind also zwei Volumes. Mhm. Und die sind, glaube ich, das letzte Volume ist, glaube ich, schon zur Zeit der New 52 erschienen. Also so eine Nachwehen. Der Reboot war schon passiert und dann sind die letzten Hefte noch erschienen. Das heißt, es ist noch nicht so alt, 2011 oder 2010, 2012, so in dem Bereich erschienen. Da war die New 52 also schon im vollen Gange und da ist die Serie also in den Nachwehen mehr oder weniger noch erschienen. Spielt aber Gott sei Dank nicht in Continuity. Nee, also du hast sehr viele von den Charakteren aus den 70ern, die da damals in den klassischen Batman-Comics halt vorgekommen sind. Deadman, Ra's al Ghul, Man-Bat und 25% der Geschichte sind auch noch halbwegs normal. Ich sag mal so, das erste Volume ist ja noch so eine Detektivgeschichte. Dann treffen die, glaube ich, noch auf irgendeine abgespacete Version von Aquaman. Ja, der da irgendwie so eine Rüstung trägt. So. Und das geht, also bis das erste Volume geht ja eigentlich noch. Halbwegs. Ne, halbwegs. Es ist jetzt nicht brillant, es ist auch nicht wirklich eine Batman-Geschichte, aber es fängt hier an, auch mit so einer Detektiv-Story, dass ein mysteriöser Kriminalfall passiert, habe ich noch so eine Erinnerung. Dann gibt's ewig, ewig dumme Dialoge. Dann gibt's irgendwann diese Szene auf diesem Pier, auf diesem Steg, da, diesem Bootsteg. Und erst als Batman wirklich unter die Erde geht, wird das ja komplett, also das... Also alles ist total zäh. Es gibt viel zu viel Dialog, wie du schon gesagt hast. Da, noch die ganze Zeit die... Wie nennt man das? Die Narrative? Die Erzählung? Ja. Naja. Also die ganze Erzählung läuft eigentlich nicht über das, was passiert, sondern Dann sagt dann irgendwann dieser Neandertaler, Batman sagt dann zu einem richtigen Batman, ja, und jetzt müssen wir hier auf diese Dinosaurier steigen und dann gegen diese anderen Echsenwesen kämpfen und es passiert einfach, man weiß nicht, warum es passiert, aber man kriegt es gesagt, dass es passiert. Und diese Doppelung auch im Bild und in der Sprache ist einfach super anstrengend, weil sie führt halt auch zu nichts. Es ist also so eine Erzählweise wie so ein kleines Kind. Also wir wurden damals in der Schule angehalten, nicht immer zu sagen, und dann, und dann, und dann, und dann. Und genauso wird dieses Comic erzählt. Es ist keine durchgehende Story, die vorne anfängt und die ersten Hints hat und dann später aufgelöst wird, sondern es ist eine reine und dann, und dann, und dann, und dann, und dann, und dann Geschichte. Ne? Ohne Zusammenhang mit vorne, da wird kein Mysterium entspannt, sondern jedes weitere Heft ist nur noch ein weiterer What the fuck are you fucking fucking fuck, fuck, fuck. Fuck. Und die Zeichnungen erst. Fuck. Also so, wenn man so an Neil Adams aus den 70ern denkt, ja, dann war es eigentlich ein super Zeichner. Das glaube ich auch, so ein Sammelband von nur mit klassischen Neil Adams. Ja. Das habe ich auch mal gelesen. Ich meine, okay, 70er Jahre Batman ist jetzt nicht so meine Lieblingsfigur. Batman ja generell nicht. Aber so optisch war das echt Zucker. Das war mega Zucker. Ja. Aber auf einmal sind die Zeichnungen von Neil Adams total hässlich. Die Gesichtsausdrücke der Charaktere sind bizarr. Die Action und überhaupt der Handlungsaufbau ist total hektisch, ja, aber gleichzeitig irgendwie auch statisch. Die Charaktere sind albern bis gruselig. Man denkt nur an diesen komischen Dinosaurier-Robin da, der auch tatsächlich noch so einen Schwanz hat. Ja, so ein Mega-Kiefer. Ja. Mega-Kiefer. Genau. Ah, das ist so ein Bockmist. Ich hatte dann auch irgendwann mal auf dem Batman-Forum meiner Wahl so ein ziemlich einen Rant über dieses Heft abgelassen. Da meinte jemand, ja, okay, aber das soll doch goofy sein, das soll doch so ein bisschen sein wie die Batman-Serie aus den 60ern. Nein, so. Nein, nein. Aber selbst dann ist es noch scheiße. Ich meine, es ist ja auch nicht witzig. Es ist bemüht, es ist, wie du schon gesagt hast, bizarr bis gruselig, ja, weil man einfach auch nicht weiß, so, ich stehe ja schon auf Comics. Ich habe Spaß an Comics, wo man jetzt im ersten Moment nicht unbedingt weiß, warum es passiert. So, deswegen mag ich auch Grant Morrison so gerne. Weil oft Dinge passieren, die nicht großartig nochmal erklärt werden, sondern man muss sich dann einfach damit abfinden. Mhm. Ich erinnere mich noch an diese eine Szene in Grant Morrisons X-Men Run, wo Angel, jetzt nicht unbedingt original X-Men Angel, sondern dieses kleine Fliegenmädchen, was ja auch in First Class, ja, in dem Film vorkam, zusammen mit Beak hieß der, glaube ich, das war so ein vogelähnlicher Mutant, ja, dann Kinder bekommen hat. Und ich glaube, Wolverine machte irgendwie so eine alte Hütte auf und überall flogen diese kleinen Engelchen, so ganz kleine, so Cupids, ne, so kleine Babys mit kleinen Entenflügelchen flogen dann da in dem Zimmer rum. Teilweise waren die so ein bisschen fliegenähnlicher, teilweise ein bisschen menschlicher, teilweise ein bisschen vogelähnlicher. Und ich habe da gesessen und dachte so, what the fuck? Aber es war lustig, es war cool. Ne? Also gerade die Kinder von Angel und Beak, die waren skurril, die waren auch bizarr, die waren auch ein bisschen gruselig. Weil innerhalb von wenigen Tagen so viele kleine Kinder kriegen, ist natürlich ein bisschen strange. Ne? Aber es war auf so eine richtig coole Art gruselig und strange und bizarr. Und was Batman Odyssey war, das war so eine Mindfuck-Spirale, die immer enger wurde und immer schneller ging. Das war also, man sagt ja gerne so in Anlehnung an Roxette, let's take the Joyride. Das war kein Joyride, das war scheiße! Das war eine Achterbahnfahrt ins Grauen. Ja, ja, genau. Und es ging also wirklich genauso wie die Reise von Batman immer tiefer in die Erde ging. Genauso ging die Qualität dieses Comics dann zum Ende hin immer weiter runter. Und am Ende dann dieser Kampf gegen diesen Sensei, ist aber auch ein relativ alter Charakter, oder? Ja, der ist halt auch aus dieser Ära. Ja. Mit wem hat er nochmal da zusammengeschrieben? Neil Adams und ganz bekannter Batman-Autor. Boah, das weißt du besser. Muss man eigentlich kennen. War das Danny O'Neill? Ja, Danny O'Neill. Danny O'Neill, ja. Ja, genau, der Sensei war wirklich, glaube ich, ein Charakter von Danny O'Neill. Ja. Genau, ja, richtig. Warte. Ja, richtig. Und das Schlimmste an diesem Heft ist ja noch, das basiert ja alles auf dieser Hollow-Earth-Theorie, die dann Neil Adams tatsächlich auch in wirklich vertritt. Richtig. Also Neil Adams ist also tatsächlich, also die Podcasts mit Kevin Smith und Neil Adams sind weitestgehend anstrengend. Mhm. Ich habe das wirklich nur schwer durchhalten können, weil Kevin Smith freut sich in den Folgen immer wieder, Neil Adams, der große Geschichtenerzähler und the Grandfather of Stories und sowas. Und eigentlich weiß man in 50% der Fälle nicht, ob Neil Adams sich das gerade nicht komplett ausdenkt. Mhm. Also das Gefühl hat mich, ich glaube, der waren zwei oder drei Folgen, von Batman und Batman war der da zu Gast. Und in der Hälfte der Fälle hat man eigentlich das Gefühl, dass er sich das irgendwie ausdenkt oder schönredet, ne, dass er da irgendwie an diesen Steeper Staples da in Coney Island war er am Karussell am Arbeiten und hat dann irgendjemanden Kerl getroffen, der von der Fremdenlegion weggelaufen ist. Dann waren Leute hinter denen her. Das ist wirklich so ein Verschwörungstheoretiker, der so Geschichten erzählt und sich da immer tiefer verstrickt. Und es war wirklich so, dass auch Kevin Smith dann, ich weiß nicht, ob es im Intro oder im Outro war, also der dann eine von den Folgen nochmal so anmoderiert und sagte auch dann so, man spürte das so im Unterton. Ja, vielleicht stimmt das auch alles gar nicht, was der erzählt, aber er erzählt es spannend. Und so die Geschichten, die er erzählte, dann auch so wie das Comic-Business damals funktionierte, das war schon interessant. Und auch, dass er mehr oder weniger dann einfach nur ins Nachbargebäude gegangen ist und dann einfach mal einen Vormittag oder Nachmittag bei Marvel abgehangen hat und da im Prinzip, ja, fast schon Betriebsspionage. Richtig, betrieben hat. Betriebsspionage. Betrieben hat. Das sind auch interessante Dinge. Und auch, dass er mehr oder weniger, ja, glaube, der hat er nicht auch John Stewart mit erfunden? Ja, das erzählt er da auch. Mit durchgeboxt hat. Das sind Dinge, die sind interessant, aber bei allen anderen, und selbst bei diesen Geschichten, keine Ahnung, aber bei vielen anderen Geschichten hat man einfach das Gefühl, die sind von vorne bis hinten erstunken und erlogen. Ja. Und ja, diese ganze Haltung sieht man halt eben auch in seinen moderneren Comics. Er hat noch gezeichnet für Marvel neuerdings Wolverine the First X-Men. Das war schlimm. Das war ganz, ganz schlimm. Das waren 5 Hefte und ich habe das 5. Heft gar nicht mehr gelesen. Also ich habe auch nicht aufs Trade Paperback gewartet, sondern ich habe gedacht, so komm, hey, Neil Adams, Wolverine, cool. Und es wurde immer schlimmer. Da war ein Mutant, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, der hat sich dann auf einen Menschen draufgesetzt und den praktisch gesteuert. Der war richtig, ich meine, okay, der war schon ein interessanter Charakter, so in dem Sinne. Aber diese ganze Story, die führte zu nichts. Und dann trifft Wolverine auf einen noch gehenden, also einen lauffähigen Charles Xavier. Und das Erste, was Charles Xavier zu Wolverine sagt, get the fuck out! Was? Ja, irgendwie sowas. Schmeiß mich sofort raus. Obwohl die beiden ja da die erste Idee dann eben der X-Men anfangen zu planen. Und das ist im Prinzip die Geschichte, dass Wolverine das erste X-Men-Team zusammengeführt hat. Ah. Und eben nicht Charles Xavier. Es ist so, Victor und er sind irgendwie noch Brüder oder Cousins oder irgendwie sowas, haben das erste Team gemeinsam und es geht dann irgendwann gegen diesen Mutant, der sich eben auf diesen Rücken. Oh Gott. Das erinnert mich jetzt auch an X-Men Origins Wolverine. Das war ja. Das habe ich nie gelesen, keine Ahnung. Der Film. Ach, der Film? Ja. Origins Wolverine. Der erste Teil. Wo Deadpool so geschlachtet wurde. Ja, da sind Parallelen drin, ja. Da kann man Parallelen sehen. Ich weiß aber nicht, was zuerst kam. Ob zuerst Origins kam, weil ich glaube, dass The First X-Men irgendwie von 2012 ist. Müsste also nach dem Film sein. Weil der Film ist, glaube ich, von 2010 oder 2000. Ich könnte jetzt zum DVD-Regal laufen. Ist das Kanon? The First X-Men? Ja. Das kann ich nicht sagen. Aber ich glaube, das war so gemeint. Oh Mann. Ich kann es wirklich nicht sagen, ob das Kanon ist, aber das war so, Neil Adams schreibt Wolverine, mach halt mal. Gut, musst du Batman Odyssey sagen, weil ich habe eigentlich keine Lust mehr, über das Thema zu reden. Ja. Ja, gut. Nerd soll auch zukünftig für euch kostenfrei bleiben. Die Produktion ist für uns aber nicht kostenlos. Ihr könnt uns direkt unterstützen. Am leichtesten und schnellsten geht ein Klick auf die Flatter-Buttons unter den Folgen und auf den Blog selbst. Ebenso habt ihr die Möglichkeit, uns auf Unicredits zu spenden oder zu übertragen. Die Links dazu findet ihr am Rand des Blogs. Am direktesten aber unterstützt ihr die Sendung über unsere Wunschzettel, wo viel Review-Material für kommende Sendungen auf euch wartet. Jedes Geschenk wird garantiert in der Sendung besprochen. Daneben könnt ihr über Feedback, Fragen oder Themenvorschläge direkt Einfluss auf die Sendung nehmen. Die verschiedenen Möglichkeiten, uns zu erreichen, findet ihr auf nerdnerdnet.blogspot.eu. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank. Kassette umdrehen, Kassette umdrehen, Kassette umdrehen, Kassette umdrehen, Kassette umdrehen.